3-2. Ist das dein Auto? Ja, das ist mein Auto. Ist das dein Heft? Nein, das ist das Heft von Hassan. Das ist sein Heft. Nein, das ist das Heft von Fatma. Das ist ihr Heft.